kein Lied war je so schön wie das vom Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Er fährt die Donau lang und alle Mädels, die ihn sehen, werden liebeskrank. Er muss von Ort zu Ort, bei keiner kann er bleiben. Und wegen dem langen Wort will ihm auch keine schreiben. Kaum hat man sich gesehen, heißt es auf Wiedersehen. Du lieber Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Er muss von Ort zu Ort, bei keiner kann er bleiben. Und wegen dem langen Wort will ihm auch keine schreiben. Kaum hat man sich gesehen, heißt es auf Wiedersehen. Du lieber Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, ahoi!